Eine einigermaßen enttäuschende Erkenntnis ist, dass sich Ungleichheit in der Vergangenheit vor allem durch Kriege aufgelöst hat. Bis kurz vor dem Ersten Weltkrieg war das Vermögen in den europäischen Staaten extrem ungerecht verteilt. Ein kleiner Teil der Bevölkerung besaß und vererbte Land und Staatsanleihen und musste überhaupt nicht arbeiten. Ein großer Teil der Bevölkerung war von den Landbesitzern abhängig. Nach dem Krieg gab es in Deutschland einen Volksentscheid über die Enteignung der Fürstenhäuser, angestoßen von KPD und SPD. Die konservative Regierung verhinderte zwar durch eine Gesetzesänderung die Enteignung, doch immerhin einigten sich die verschiedenen Landesregierungen mit den Fürstenhäusern auf Teilenteignungen. Außerdem wurde das Reichsnotopfer eingeführt. Jeder Steuerpflichtige, der ein Vermögen von mehr als 5000 Mark besaß, musste davon zwischen 10% und 65% abgeben. Parallel dazu wurde eine Zwangsanleihe erhoben. Alle mit einem Vermögen über 100.000 Mark mussten dem Staat von den ersten 100.000 Mark 1%, von den nächsten 150.000 Mark 2% und so weiter leihen. Infolge der Hyperinflation 1923 wurden diese Anleihen entwertet und nie zurückgezahlt. Ebenfalls nach dem Ersten Weltkrieg wurde erstmals eine Erwerbslosenfürsorge in Deutschland eingeführt. So viele Menschen waren ohne Arbeit, dass der Staat nicht mehr umhin kam, sich als sicherheitsgebende Instanz für diejenigen zu begreifen, die nichts oder wenig hatten.